Achtens, was halten bzw. hielten Sie persönlich von Demokratie und ihren Prinzipien, nämlich von Freiheit und Gleichheit, von Individualismus und Pluralismus? Gegebenenfalls Nachfrage. Und gibt es dabei Unterschiede zwischen Ihnen und Ihrer Gruppe? Leider erhebt die Demokratie immer wieder hehre Ansprüche, denen sie dann selber nicht gerecht wird. Eine Demokratie ist nie von langer Dauer, da sie sich selbst allmählich von den eigenen Grundprinzipien wegbewegt und sich am Ende nur noch Demokratie nennt, in Wahrheit aber keine mehr ist. Leider stellt das Strafrecht auch bei der Beantwortung dieser Frage diverse Fallen auf, denn der Paragraph 90a verbietet ja das Verunglimpfen des Staates und seiner Symbole. Also werde ich mal ganz vorsichtig von meinen eigenen Vorstellungen über Demokratie ganz allgemein schreiben und sprechen. Ich bin der Meinung, dass es einer Demokratie unwürdig ist, Menschen einzusperren, nur weil sie ihre Meinung gesagt haben. Auch wenn diese nach der Mehrheitsmeinung noch so abwegig oder meinetwegen sogar unerträglich ist. Natürlich ist das Wort unerträglich im Zusammenhang mit der Demokratie völlig daneben, denn Demokratie setzt voraus, dass der andere meine Meinung erträgt, auch wenn sie ihm zuwider ist. Die Meinungsfreiheit in der BRD wurde und wird immer mehr eingeschränkt. Ist das noch Demokratie? Kräfte außerhalb des herrschenden Parteienkartells haben nicht die geringste Möglichkeit zu fairer Oppositionsarbeit und damit zu gleichberechtigtem Ringen um die öffentliche Meinungsbildung. Ist das noch Demokratie? Der Euro wurde gegen den Willen des Volkes eingeführt. Ist das Demokratie? Es wurden immer mehr Ausländer ins Land geholt, obwohl laut Umfragen die Mehrheit unseres Volkes bereits vor 3 Jahrzehnten der Meinung war, es seien mehr als genug da. Ist das Demokratie? Das Volk war gegen die Hartz-IV-Gesetzgebung. Demokratie? Es ist für härtere Strafen bei Kindesmissbrauch. Reagiert die herrschende Kaste? Demokratie? Und Freiheit. Freiheit ist was Wunderschönes, aber wird sie mir gewährt? In allen Bereichen? Fragen Sie mal Ernst Zündel. Gleichheit gibt es nicht. Eine liberalistische Blendgranate ganz besonderen Ausmaßes, weil sie jeder naturwissenschaftlichen Erkenntnis widerspricht. Die Menschen sind nicht gleich. Die Unterschiede sind ja gerade das Salz in der Suppe. Gleichmacherei ist versuchter Völkermord. Es funktioniert aber nicht, wie wir an den Ghettos unserer Großstädte beobachten können. Da bauen sich Parallelgesellschaften auf, weil die Menschen eben lieber unter ihresgleichen sind. Und Individualismus? Nichts dagegen. Aber nicht auf Kosten der Gemeinschaft, der Individualist angehört. Der Mensch hat eine soziale Verantwortung, weil er in Anführungsstrichen ein Herdentier ist und für sich allein nicht existieren kann. Wird er seiner Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft gerecht, kann er darüber hinaus so individualistisch sein, wie immer er will.